Whisky, Brause, spielt Klavier. Der Peter Krause, der ist schick und elegant und so sehr charmant. Singt er dann ein Lied von Liebe, macht er alle verrückt. Und die Frauen, ach die Frauen, denken sich entzückt. Ja, der Peter, das ist ein schwerer Nöter, der lächelnd alle Mädchenherzen bricht. Ja, der Peter, das Küssen, das versteht er, und nur das Treusein, das versteht er nicht. Unter heißen Schwüren küsst er, das ist von jeher sein Trick. Was er schwört, vergisst er leider schon im nächsten Augenblick. Ja, ja, der Peter, das ist ein schwerer Nöter. Das Küssen ist nun mal sein höchstes Glück. Sein Trick. Was er schwört, vergisst er leider schon im nächsten Augenblick. Ja, ja, der Peter, das ist ein schwerer Nöter. Das Küssen ist nur